Manus Manum labert, PC Joe der Mahnung. Denn am Start hat studiert, Dinge kapiert und bin wieder Versager. Bin eine negative Zahl in der Beliebtheitsskala. Draufgeschissen, PC Joe liebt das Risiko. Zeig mir deinen Kontoauszug, ich belächle ein Guthaben. Ich bleib am Boden, heb nur ab am Strecke der Flughafen. Fing schon früh an, was zu begreifen, ja, wie Weinstein. Kraul mir den Sack, ich verpack Bars mit Rhymes drin. So relaxed, mein Blutdruck zum Glück noch messbar. Mir sind alle egal, weder vor und hinter rücks noch Lester. Probleme sind wie meine Eltern, sie gehen selten aus. Natürlich liebe ich sie, nicht die Props oder mein Elternhaus. Meine Schwierigkeiten löse ich unfassbar oft. Setz mich niemals schachmatt wie Kasparov. Was die Leute reden, kümmert mich ein Scheiß. Lass sie ruhig caden, kümmert mich ein Scheiß. Heute noch dagegen, morgen sagst du nice. Kümmert mich ein Scheiß, Mann, das kümmert mich ein Scheiß. Was die Leute reden, kümmert mich ein Scheiß. Lass sie ruhig caden, kümmert mich ein Scheiß. Heute noch dagegen, morgen sagst du nice. Kümmert mich ein Scheiß, Mann, das kümmert mich ein Scheiß. Ich mach mir keinen Stress, ganz egal was passiert. Gib mir ein Mic und der Markt wird rasiert. Die Texte sind fresh und die Bars sind versiert. Und das, was du machst, hat mich gar nicht tangiert. Ich bin introvertiert, weil ich mag keine Autos. Mein Kosmos rotiert nur um Marken und Autos. Schalte ich auf lautlos und halt deine Fresse. Blödsinn hab ich schon genug in der Presse. Alles entspannt, Mann, ich lass mich nicht stressen. Snack dich zum Brunch und ich lass es mir schmecken. Das mit dem Rappen, das kannst du vergessen. Mach einfach gar nichts, das kannst du am besten. Ich bin am Freshen, das steht außer Frage. Regier wie der Pate, kassier meine Gage. Geb einen Fick, ob das Rap-Game floriert, weil's mich schlicht und ergreifend dein Dreck interessiert. Was die Leute reden, kümmert mich ein Scheiß. Lass sie ruhig haten, kümmert mich ein Scheiß. Heute noch dagegen, morgen sagst du nice. Kümmert mich ein Scheiß, Mann, das kümmert mich ein Scheiß. Was die Leute reden, kümmert mich ein Scheiß. Lass sie ruhig haten, kümmert mich ein Scheiß. Heute noch dagegen, morgen sagst du nice. Kümmert mich ein Scheiß, Mann, das kümmert mich ein Scheiß. Meine Rechnungen stapeln sich, doch ich bezahl sie nicht. Guck her, wie egal es mir ist. Alles easy, du bist nicht die erste Wahl, du Bitch. Geh und bezahl die Drinks, weil es bei mir grad nicht stimmt. Doch ich trage Versace und weiß, dass du mir einblasen willst. Mach hier keine Faxen, weil du sonst heute geschlagen wirst. Alles easy, nix Dramatisches. Gib mir eine Ho, auf die Nüsse geh ich einfach zu einer anderen hin. Denn ich bin nicht wie du, ich bin nicht irgendjemand. Ich bin der Fresheste zu Zeit und du ein schieres Thema. Bestenfalls ein Erbsen oder hier sind Zähler. Aber hier kein Gegner. Wildwuchs, wir sind Titelträger. Und trotz Missgeschick hier und Fettnäpfchen da. Geht mein Leben echt ziemlich klar. Denn ich bin live on stage seit dem 16. Jahr. Und du bist nichts außer extrem behaart. Was die Leute reden, kümmert mich ein Scheiß. Lass sie ruhig haten, kümmert mich ein Scheiß. Heute noch dagegen, morgen sagst du nice. Kümmert mich ein Scheiß, Mann, das kümmert mich ein Scheiß. Was die Leute reden, kümmert mich ein Scheiß. Lass sie ruhig haten, kümmert mich ein Scheiß. Heute noch dagegen, morgen sagst du nice. Kümmert mich ein Scheiß, Mann, das kümmert mich ein Scheiß.